Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Passagiere an den Flughäfen in Stuttgart, Düsseldorf und Köln-Bonn müssen heute mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Sicherheitspersonals an diesen Standorten zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Oliver Köhler. In Stuttgart wurde die Hälfte aller Flüge gestrichen. In Köln-Bonn und Düsseldorf sollen etwa 2/3 der Starts und Landungen ausfallen. Die Flüge, die stattfinden, werden sich voraussichtlich verspäten. Die Flughafengesellschaften raten Passagieren deshalb, sich bei ihren Airlines und bei den Reiseveranstaltern zu erkundigen. Die Gewerkschaft Verdi fordert 20 Euro Stundenlohn für die Sicherheitskräfte an den Flughäfen. Die Arbeitgeber bezeichnen diese Forderung als vollkommen unrealistisch. Am 23. Januar wollen sich die Tarifparteien wieder zu Verhandlungen treffen. Bis dahin könnten noch weitere Flughäfen bestreikt werden. Der politische Diskurs in Deutschland hat sich verändert. Aggressive Äußerungen in sozialen Medien, Talkshows oder auch im Bundestag, sie häufen sich. Es kommt zu körperlicher Gewalt gegen politische Gegner, wie zuletzt in Bremen. Wie viel Mitschuld tragen die Parteien an dieser Entwicklung? Dazu Wolfgang Kubicki, FDP, Bundestagsvizepräsident in dieser Sendung. Wenn ich mir überlege, dass Martin Schulz Frank Gauland auch den Misthaufen der Geschichte gewünscht hat, dann ist dies nichts anderes als die gleiche Ebene, die Herr Gauland auch betreten hat, als er die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung nach Anatolien entsorgen wollte. Das ist eine Ebene, die mir persönlich nicht gefällt, die aber von der Meinungsfreiheit immer auch noch gedeckt ist. Aber die Tatsache, dass die AfD provoziert, die Tatsache, dass übrigens auch andere Parteien provozieren gelegentlich, führt dazu, dass Menschen glauben, sie seien berechtigt, Gewalt gegenüber diese Personen auszuüben. Und das ist nicht akzeptabel. Wir müssen darauf hinweisen, dass unser Gemeinwesen darauf basiert, dass wir uns auseinandersetzen, verbal auseinandersetzen, dass wir Argumente austauschen, dass wir vielleicht auch polemisch sind. Das ist aber niemals rechtfertigt, dass Gewalt angewandt wird gegenüber Menschen oder gegenüber Sachen. Bundestagsvizepräsident Kubicki. In 3 ostdeutschen Bundesländern, in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, wird in diesem Jahr ein neuer Landtag gewählt. Und überall dort spürt die Linkspartei den Druck durch die AfD. Um Mehrheiten wolle man kämpfen, sagte linken Parteichefin Katja Kipping in diesem Programm. Und mit Blick auf Wählerwanderungen zur AfD. Es gibt Menschen, die haben früher die Linke gewählt und wählen jetzt die AfD. Das muss man, glaube ich, nochmal unterscheiden. Es gibt einen Teil, die haben einfach darauf gewartet, dass es eine Partei gibt, die jetzt offen rassistisch ist, wo sie das auch ausleben können. Und dann gibt es einen anderen Teil und um den müssen wir wirklich kämpfen, die einfach sowas sagen wie, ja, ich habe sie 3, 4, 5 Mal gewählt, weil ich ihre Kritik an Hartz IV richtig finde. Aber auch wenn ich sie immer gewählt habe und ich sehe, wie sie im Bundestag kämpfen, es gibt immer noch diese Hartz IV-Sanktionen, die mich bedrohen. Und jetzt habe ich es mal mit was anderem probiert. Und an dieser Motivation, da müssen wir anknüpfen. Und deswegen sage ich, wir alle fortschrittlichen Parteien haben eine Verantwortung. Die linke Parteichefin Katja Kipping. Das von der Bundesregierung verabschiedete Gesetz zur Stärkung einkommensschwacher Familien stößt auf Kritik der Opposition. Ähnlich auch Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband. Er schlägt ein Gegenmodell vor. Da tut sich Deutschland ja ungeheuer schwer, wenn es ans Teilen, geschweige ans Umverteilen geht. Wenn wir da nicht so zaghaft wären, dann ließen sich ja einfache Möglichkeiten denken. Wir plädieren zum Beispiel mit dem Kinderschutzbund und anderen zusammen für ein einheitliches, einfaches, bedarfsdeckendes, existenzsicherndes Kindergeld. Wir sagen, es macht ein richtiges Kindergeld und wir sprechen hier von etwas über 600 Euro im Monat. Und zwar für alle Kinder ganz einfach auszahlen, das ist existenzsichernd. Und dann kommt auch der Pfiff, wir sagen, dann unterzieht es den Steuern. Das heißt, der, der gar nichts hat, der auch keine Steuern zahlt, der kann die 600 Euro behalten. Derjenige, der ein gutes Einkommen hat und der deshalb viel Steuern zahlen muss, der muss dann auch viel abgeben von diesem Kindergeld. Im Deutschlandfunk Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Fast 6,5 Jahre nach dem verheerenden Brand in einer Textilfabrik im pakistanischen Karatschi mit mehr als 250 Toten verkündet das Landgericht Dortmund heute eine Entscheidung im Rechtsstreit um Schmerzensgeldklagen gegen den deutschen Textilhändler Kick. Moritz Küpper. Heute gibt das Landgericht bekannt, ob es bei dem Prozess in das Beweisverfahren einsteigt oder die Klage wegen Verjährung abweist. Seit November vergangenen Jahres läuft das Verfahren, in dem vier Vertreter der insgesamt über 250 Todesopfer sowie Dutzenden Verletzten ein Schmerzensgeld in Höhe von jeweils 30.000 Euro vom Textildiscounter Kick fordern. Ihr Vorwurf, das Unternehmen habe als Hauptauftraggeber nicht genug auf die Sicherheit in der Produktionsstätte geachtet. Infolgedessen kam es im September 2012 zu der verhängnisvollen Brandkatastrophe. Das Unternehmen aus dem westfälischen Böhnen hält dagegen, sagt, dass man alles Mögliche getan habe.